Jung, unabhängig und frei, wir wollten gar nichts missen. Wem es nicht passt, wem's nicht gefällt, der konnte sich verpissen. Uns gehörte die Welt und wir teilten nicht gern. Wir tanzten auf Messerschneide gegen den Wind. Keiner wollte uns kennen, doch jeder weiß, wer wir sind. Eure Lügen machen stark und die Wahrheit macht uns frei. Es war immer hammergeil und würde ich noch einmal leben, würde ich mich noch mal einreihen und mit meinen Freunden alles geben. Zusammen durch dick und dünn, ja in die Hölle und wieder zurück. In dieser Familie fand ich mein Glück. Frauen geliebt, Frauen gehasst, Ärger gesucht, es folgte Knast. Es gab Schrammen, es gab Beulen, immer mit dem Wölfen heulen. Gib der Stunde mehr Leben, nicht dem Leben mehr Stunden. Wer mit dem Leben spielt, kommt nie zurecht. Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht. Die Wahrheit ist ein Fluch, doch mein Mund nicht still. Es war immer hammergeil und würde ich noch einmal leben, würde ich mich noch mal einreihen, mit meinen Freunden alles geben. In dieser Familie fand ich mein Glück. Wer keine Feinde hat im Leben nichts erreicht. Stark ist der Charakter, der dem Schicksal nicht ausweicht. Das Glas gefüllt bis an den Rand, ja die Nächte waren lang. Immer blank und ausgebrannt und keinen Rappen für den Fährmann. Auch bei diesem Trottel schreib ich an. Es war immer hammergeil und würde ich noch einmal leben, dann würde ich mich noch mal einreihen und mit meinen Freunden alles geben. Zusammen durch dick und dünn, ja in die Hölle und wieder zurück. In dieser Familie, in dieser Familie, in dieser Familie fand ich mein Glück.